Durch den beispiellosen Sturzregen seit der meteorologischen Beobachtung nach der Befreiung Koreas sind die nördlichen Gebiete des Bezirks Nordhamgyong von großer Naturkatastrophe betroffen. Viele Eisenbahnzüge fahren zu den Orten der Beseitigung der Schäden. Die menschlichen, materiellen und technischen Potenziale des Staates werden für den Wiederaufbau im Norden allesamt mobilisiert und konzentriert eingesetzt. Die Hauptkräfte, die in den wichtigen Bereichen des 200-Tage-Kampfes wie beim Aufbau der Ryomyong-Straße aktiv waren, wurden an die Katastrophengebiete schnellst abgesandt. Die Bevölkerung aller Kreise und Schichten und die Mitarbeiter und Werktätigen des Ministerkabinetts, der Ministerien und zentralen Institutionen, Fabriken und Betriebe und Genossenschaften in der ganzen Republik melden sich freiwillig zum Kampf für den Schutz des Volkes und für den Dienst am Volke, geleitet von der Partei der Arbeit Koreas, deren oberstes Gebot die Priorität der Volksmassen ist. Im Verkehrswesen wie im Eisenbahnwesen wird der Transport lückenlos organisiert und geleitet und werden die Arbeiten für den schnellen Transport von Baumaterialien, Maschinen und Anlagen und Baukräften energisch durchgeführt.